Hippolytus oder Phädra, Teil 2. Theseus tritt auf, der Chor. Theseus zu dem Chor. Ihr Weiber, wisst ihr, welch Geschrei im Haus ertönt? Der sklavengrauser Klageton traf unser Ohr. Auch eilet niemand, nun ich vom Orakel kam, mit frohem Gruß des Hauses Pforten aufzutun. Dem Greise Pittheus widerfuhr doch nicht ein Leid. Zwar viel sind seiner Tage, doch betrüben wird mich stets die Stunde, wo er dieses Haus verlässt. Der Chor. Nicht Greise traf, o Theseus, solches Missgeschick, nein, junge Toten hast du zu beweinen. Theseus. Ach, meine Kinder, wurden sie des Todes Raub? Der Chor. Sie leben, doch das Schmerzlichste, die Mutter nicht. Theseus. Was sagst du? Meine Gattin starb? Und wie geschah's? Der Chor. Sie schlang um ihren Nacken selbst das Todesband. Theseus. Trostlosen Grames, oder was entriss sie mir? Der Chor. So viel nur weiß ich, denn ich komm erst zum Palast, o König, und soll deines Unglücks Zeugin sein. Theseus. Ach, was begrenzte Lorbeerlaub mir dann die Stirn, da ich zu unglückseliger Stund aus Delphi zog, hinweg die Pfortenriegel, Sklaven, aufgesprengt die Flügel, daß ich schaue mein unseliges Gemahl, das mir auch sterbend hat den Tod gebracht. Das Tor wird geöffnet. Der Chor. O weh, wehe dir, welch unerhört Geschick! Du tatest, Arme, was dein ganzes Haus zerstört. Ha, was hast du gewagt? Ach, furchtbare Kraft zu unheilgem Streit fand, unglückliches Gemahl, deine Hand. Wer war's, welcher dein Leben verdunkelte? Theseus, o weh, was erlitt ich unseliger, mein qualvollestes Leiden ist dies, Schicksal, schwer traf dein Arm uns alle, ungeahnte Schmach hat ein Verderber meinem Stamm und mir gebracht, im Elende verleb ich dies Leben nicht, ein Meer schau ich des Leids, ich Unglücklicher, aus dessen Wogen ich nimmer mich erretten mag. Welch undeutbares, welch schwer zürnendes Geschick, Arme, klag ich trostloser an, denn wie ein Vogel aus der Hand bist du hinweg, den schnellen Sprung hinunter, wagend in den Tod. Weh, weh, weh des unselgen, unselgen Geschicks, der Vorfahren einer trägt diese Schuld, ein Gott ist es, der, was gefehlt ward vor dem, an den Nachkommen recht. Der Chor. Nicht dich allein traf, König, solches Missgeschick, mit vielen anderen klagest du ein treu Gemahl. Theseus. Unter die Erde will ich, Unglücklicher, in die Nacht hin zu dir, die nun mir nicht mehr nahet in Holdseligkeit. Mich traf sie schwerer denn dich selber, deine Tat. Aber von wem vernehm ich, woher solch Geschick, o unglückseliges Weib, deinem Herzen nahete? Gibt einer Antwort, was geschehen ist, oder hegt umsonst das königliche Haus den Dienerschwarm? O weh, wehe mir, in welch Leiden schau ich versenkt dieses Haus, unduldbar, unaussprechlich, hin ist all mein Glück, die Hallen öd, und meine Kinder weisen. Du entflohst, Liebste der Frauen und Beste, so viel nur auf dem Erdkreis rings schaut des Sonnengebieters Strahl und der Schimmer der Nacht, Selana. Der Chor. O du unglücklich Fürstenhaus, welch Leid duldest du, Tränen erfüllen mein Auge, gedenk ich arm an dein Ungemach, und was ihm folgen wird, davor zittr ich nun. Theseus, ha, was ist das? Was will die Tafel, die von ihrer lieben Hand herniederhängt? Was wird sie mir verkündigen? Hat noch die Gattin, hat die Mutter noch etwas von mir zuletzt erflehet, die Unglückliche? Getrost, du Arme, Theseus Bett besteigen soll und in sein Haus eingehen, nie ein ander Weib. O, diese Züge jenes goldenen Siegelrings, den sie, die nicht mehr ist, getragen, schmeicheln mir. Wohlan, das Siegel lös ich und die Bänder. Was wird dieses Täflein sagen, das sie hinterließ? Der Chor beiseite. Ach, ach, neues Weh, führe dem Wechsel schon itzo ein Gott herauf. Unausduldbar ist auch uns förder das Lebensgeschick, da dies also vollendet ward, denn dahin sank nicht mehr ist, weh, wehe mir, unseres Königshaus. O Dämon, ist es möglich, dann zertrümmer es nicht und unser Flehen höre, denn prophetengleich schau ich des Unheils Vorbedeutung, welches naht. Theseus, o Schicksal, weh auf weh, welch neues Missgeschick, unduldbar, unaussprechbar, ich Unseliger. Der Chor, was ist es? Rede, wenn ich es vernehmen darf. Theseus, es schreit, grauses die Tafel, wie entrinn ich der Leiden Last, ins Verderben sink ich hinab. Welches, welches Unglückslied singt diese Schrift mir Unglücklichem? Der Chor, ach, Trübsal kündet mein Gebieter der Beginn. Theseus, doch in den Schranken des Mundes bewahr ich nicht dieses unendliche, nimmer geahnte Leid. Hör es, o meine Stadt, Hippolytos wagte zu entweihn des Vaters Bett gewaltsam, und Zeus hehren Blick verachtet er. Auf, Vater Poseidaon, wenn du einst dem Sohn der Wünsche drei gewährtest, einer würge mir heut meinen Sohn hin, diesem Tag entrinn er nicht, wenn du mir wahrhaft jene Huld verheißen hast. Der Chor, o König, bei den Göttern, nimm den Wunsch zurück, du wirst den Irrtum drauf erkennen, folge mir. Theseus, mitnichten, auch aus meinem Reich verjag ich ihn, und eins von zwei Schicksalen trifft des Frevlers Haupt. Entweder schickt hinunter ihn ins Schattenreich Poseidon, dessen eingedenk, was er gelobt, oder er vollendet seines Vaterlands beraubt auf fremdem Strand die jammervollen Tage. Der Chor. Er nahet selbst in guter Stunde dir, dein Sohn Hippolytus. O, den unheilvollen Zorn vergiss und glücklicher berate Theseus deinen Stamm. Hippolytus, Theseus, der Chor. Hippolytus, dein lauter Vater traf mein Ohr, da eilt ich rasch hierher. Jedoch, was diese Seufzer dir entlockt, möcht ich von dir vernehmen, denn ich weiß es nicht. Ha, welch ein Anblick! Deine Gattin, Vater, hat den Tod gefunden. Unbegreifliches Geschick! Die jüngst dich hier verlassen, die vor kurzer Zeit zu diesem Sonnenlichte noch aufschauete. Was war ihr Leiden? Welcher Tod entraffte sie? Das wünsch ich zu erfahren. Warum schweigest du, mein Vater? Schweigen frommet nicht im Ungemach, und Menschensinn, der alles zu erforschen strebt, verlanget, auch des Traurigen gewiss zu sein. Nein, deinen Freunden, und die mehr denn Freunde sind, gebührt es, deiner Missgeschicke kund zu sein. Theseus. O Menschen, vielfach irrend, was bemühet ihr, um tausend Künst euch endlos euer Leben lang? Versuchet alles, und erfindet mancherlei. Eins ist, was ihr nicht wisset und niemals erjagt, das Mittel, den sinnlosen Mann zu witzigen. Hippolytus. Ein großer Künstler wäre der auch traun, der selbst die Unverständigen zwingen möchte, klug zu sein. Doch nicht zu rechter Stunde spähst du, Vater, so, dass dir die Zunge im Schmerze nicht das Maß verfehlt. Theseus. Ach, warum hat der Sterbliche kein sicheres Merkmal der Neigung oder Zeichen des Gemüts, woran er wahr und falsche Freund erkennen mag? Zwiefache Stimmen auch haben muß ein jeder Mensch, den Ton der Wahrheit und den anderslautenden, damit den Bösgesinnten ein Rechtschaffner des Truges zeihen möchte, vor Arglist bewahrt. Hippolytus. Wenn jemand deiner Freunde mich verleumdet hat bei dir, so leid ich dieses Unglück unverdient. Erstaunen aber fesselt mich, denn dunkel war, was du gesprochen, und wie Wahnsinn klang es mir. Theseus. O, dieser Sinn der Sterblichen, was wagt er nicht? Wo steckt ihr Ziel einst Frechheit und Schamlosigkeit? Denn wächst im Menschenleben sie ohn Ende fort und übertrifft der Spätere stets die Früheren an Frevelmute. Fügten dann die Götter doch zu diesem Land uns eine andere Erd hinzu, daß so sich Böse von Gerechten sonderten. Betrachtet diesen, welchen ich erzeugt. Er hat mein Ehebett geschändet und die tote Zeit ihn offenbar der schändlichsten Ruchlosigkeit. So zeig denn du, der keine Blutschuld fürchtete, nun auch das Antlitz deinem Vater sonderscheu. Du wandeltest mit Göttern, ein erhabner Mann, du wärest rein von irdischer Gebrechlichkeit. Dein Prahlen rührt mich nimmer, der Unwissenheit gottlos die weisen Götter zu beschuldigen. Rühme dich hinfort nur und dein Mahl verkümmre durch leblose Nahrung. Diene Orpheus Bacchus Dienst und alter Märchenbücher Dunst, er immerhin, du bist entlarvt. Vor allen, die ihm ähnlich sind, warn ich die Menschen, denn in Wortprunk hüllen sie arglistig ihr Verlangen nach dem Schändlichen. Gestorben ist sie. Meinst du, dies errette dich? Dies drückt dich grad am schwersten, du Abscheulicher, denn welche Schwüre, welche Reden sagten mehr als diese Tod und reinigten dich von der Schuld? Sie hasste mich, so sprichst du, und rechtmäßige Söhn eines Hauses feinden stets Unechte an, ein unbedachtes Tauschen, wenn Rachsucht sie trieb zu opfern, was das Teuerste dem Menschen ist. Auch meinst du wohl, Ausschweifung sei von Männern fern und Weiberart nur? Wiss, ich kenne Jünglinge, die besser nicht verwahrt sind als ein Weiberherz, wenn Kypris ihren Jugendsinn erschütterte. Nur frommet hier auch männliche Entschlossenheit. Doch warum widerleg ich deine Reden noch, da dieser Leichnam wider dich unleugbar zeugt? Entweich aus diesem Lande durch die schnellste Flucht und nicht zum gottgegründeten Athen entfleuch, noch sonst zu einem Lande, wo mein Zepter herrscht. Denn wenn von dir ich dieses Unrecht duldete, dann rühmte Theseus sich umsonst, den isthmischen Sinis erwürgt zu haben, und es zeugte nicht Skyrons umwogte Felsen mir, daß immerdar ich Bösewichtern schwere Züchtigung verhängt. Der Chor. Nie ziemt es uns, glückselig einen Sterblichen zu heißen, denn die Höchsten stürzen in den Staub. Hippolytus, o Vater, groß ist deiner Worte Sinn und Kraft, jedoch die Sache, welche so schön Reden schmückt, wenn jemand sie erforschte, nicht schön wäre sie. Ich bin zu reden ungeübt vor allem Volk, und nur zu wenigen meines Alters möcht ich's wohl. Auch bringt mir dies nicht Schande, denn der weise Mann beschämet den oft, welchen man am liebsten hört. Jedoch es zwingt mich itzo die Notwendigkeit, der Zunge zu gewähren. Drum von dem zuerst, womit du mich urplötzlich ohne Widerspruch zu Boden schmettern wolltest. Schaust du dieses Licht und diesen Erdkreis? Leugne du's, doch kennen sie nicht einen, der mir gleichet an Enthaltsamkeit. Mein Wissen ist Verehrung der Unsterblichen und allen Freund sein, die mich nicht beleidigen, die, selber schamhaft, keine Untat je begehen und nie auch andern hold sind, welche frevelten. Niemals verlach ich einen, welcher mir vertraut, und bin ihm stets derselbe, sei's nah oder fern. Hab ich Gebrechen, bin ich doch von jenem rein, dass du mich zeihst. Ein keusches Leben lebt ich stets und kenne nicht die Liebe, außer durch Gespräch und aus Gemälden, denn nur Liebende zu sehen, begehrte niemals mein jungfräuliches Gemüt. Wenn dir vielleicht unglaublich meine Tugend ist, so ziemt es Traun zu zeigen, was mich so verdarb. War ihres Körpers Schönheit etwa herrlicher denn aller Frauen? Oder hofft ich, dieses Haus und reiche Mitgift zu dem Hause zu empfahen? Ich müßt ein Tor und alles Sinns beraubet sein. Oder ist das Herrschen gar zu süß? Dem Weisen nicht. Mag auch Alleinmacht vieler sterblichen Gemüt vergiftet haben, welchen sie einmal gefiel. Ich aber möcht in Griechenlands Wettstreiten wohl der Erste heißen, doch im Staat als Zweiter gern mit edlen Freunden leben stets und glücklich sein. Denn ungehindert wirken von Gefahren frei ist wünschenswerter als der Herrscherwürde Reiz. Eins fehlet noch, das andere hast du schon gehört. Trät einer auf als Zeuge, welcher Art ich bin, und schauete die Tote noch das Sonnenlicht, dann träfest du die Bosheit, Vater, auf der Tat. Nun ruf ich Zeus, der Eiderächer, rufe nun dies Land zu Zeugen, daß ich nie dein Bett berührt, noch es gewollt, noch solcherlei auch nur gedacht. Und fahr ich ruhmlos, namenlos, elend dahin, und nehme nicht die Erde noch der Ozean je mein Gebein auf, wenn ich ein Verbrecher war. Was aber diese fürchtend sich den Tod erkor, das weiß ich nicht, und mehr zu sagen ziemt mir nicht. Klug war sie, und von Klugheit doch zugleich entfernt, mir tadellosem aber droht kein schönes Los. Der Chor. Wohl hast du dich verteidigt, die Unsterblichen, die du zu Zeugen riefest, sind ein großer Schutz. Theseus. Ist der nicht ein Beschwörer, nicht ein Zauberer? Durch seine Sanftmut hofft er, über meinen Zorn zu siegen, ob er seinen Vater gleich entehrt. Hippolytus. Aufs neue Erstaunen, Vater, muß ich über dich denn trauen, wenn ich der Vater wär und du der Sohn, getötet hätt ich dich und nicht durch Bann gestraft, wenn zu berühren meine Gattin du gewagt. Theseus, dein würdig sprachst du solches, doch so stirbst du nicht, wie du dir selber das Gesetz vorschreiben willst. Geschwinder Tod straft einen Bösewicht zu leicht, nein, aus der Vaterstadt verbannt, stets auf der Flucht, schlepp ein verhaßtes Leben hin in fremdem Land, denn das ist gottvergessenen Mannes rechter Lohn. Hippolytus. Ach, was beginnst du? Also nicht der Lehrerin Zeit willst du harren, sondern treibst mich hinweg? Theseus. Und übers Meer, fern hin zu Atlas' letztem Strand, wenn ich's vermöchte, so abscheulich bist du mir. Hippolytus. Nicht Schwur, nicht Treue frommelt, nicht der Seher Spruch befragst du, ungerichtet wird dein Sohn verbannt? Theseus. Die Tafel, die der Seherzeichen nicht bedarf, klagt wider dich getreulich, daß ob meinem Haupt hinflatternde Geflügel lass ich gerne ruhn. Hippolytus. O Götter, lös ich also nicht der Zunge Band, ich, welchen ihr verderbet, ob er euch verehrt. Nein, nimmer, denn nie überzeugt ich, wen ich muß, und breche fruchtlos jene Schwüre, die ich schwur. Theseus. Ha, dieser heilige Ernst des Jünglings tötet mich. Entweist du nicht urplötzlich aus dem Vaterland? Hippolytus. Wohin entflieh ich, Armer? Welch gastfreundliches Haus dürft ich suchen, wenn mich solche Schuld verbannt? Theseus. Geh hin, wo Frauenverführer und Verteidiger der Schuld ein gleicher Bösewicht willkommen heißt. Hippolytus. Ach, das durchbohrt die Leber, das ist Tränen wert, dass ich dir bös erscheinen muß und du es glaubst. Theseus. Damals geziemte Seufzen und Bedenken dir, da du des Vaters Gattin zu beschimpfen kamst. Hippolytus. O Haus, daß deine Stimme doch erschallen möcht und mir bezeugen, ob ich also frevelte. Theseus. Zu stummen Zeugen nimmst du Zuflucht. Offenbar zeigt diese Tat stillschweigend dein Verbrechen an. Hippolytus. Könnt ich mir selber gegenüberstehen und schauen, wie dies, was ich erdulde, mich zu Tränen zwingt. Theseus. Viel höher freilich ehrtest du dich selber stets, denn heil'ge Pflichten gegen die so dich erzeugt. Hippolytus. O unglückselige Mutter, traurige Geburt, sei nie ein Bastard meinen Freunden beigesellt. Theseus, reißt, Sklaven, ihr ihn nicht hinweg, vernahmt ihr nicht, dass ich ins Elend diesen längst entweichen hieß? Hippolytus, der sollte heulen, wer an mich die Hand gelegt. Du selber nur vertreib mich, wenn dein Herz es wünscht. Theseus, das werd ich, achtest länger du nicht mein Gebot, denn nimmermehr erbarmt mich des Vertriebenen. Hippolytus, unwiderruflich also, ich Unseliger, ich weiß mein Leid, doch auszusprechen weiß ich's nicht. O liebste der Göttinnen, Letos, keusches Kind, Hausfreundin mir mit Jägerin, fliehn muß ich nun Athen, das Schöne, fahre wohl mir denn, o Burg und Land, Erechtheus, du, gefüllt, Tryzenias, die tausendfache Freuden schenkt den Jünglingen, leb wohl, zuletzt erblick ich dich und grüße dich. Kommt, ihr Gespielen, welche Trözen finden ließ, sprecht hold mir zu, und hold geleitet mich hinweg, denn nimmermehr, ob solches Theseus nicht vermeint, erblickt ihr einen tugendhaft gleich mir gesinnt. Der Chor, Strophe. Mächtig erhebt der Gedank an die Himmlischen, faßt er die Seele, den Hoffnungslosen, doch ob Sinn er verhüllt in die Ahnung, faß ich nicht, wenn ich Werk und Geschicke der Sterblichen schaue. Alles ist ewige Verwandelung, und es schwindet im Wechsel hin der Menschen irrsalvolles Leben. Gegenstrophe. Möchten der Flehenden doch dies los die Geschicke verhängen, genug der Güter, und ein Herz ungequälet von Trübsal, nicht hochschimmernder Ruhm, noch verdunkelter, dann, daß ich allstets leichtes Verlangen mit dem Morgenrot umwechselnd, auch meinen Teil des Lebensglückes froh empfinge. Zweite Strophe. Jetzo ist gramlos nicht mein Herz, ungeahntes erblick ich da so, erechtheische Stadt, dein glanzvollester Stern fiel. Sehn, sehn muß ich ihn von dem ergrimmten Vater in ein fremdes Land verjagt, o des umwogenden Meeres Gestade, und du, o Waldberg, den mit schnellfüßigen Hunden er, würgend das Wild, hinandrang, Diktynen nach, der Heeren. Gegenstrophe. Fortan lenkt er nicht der ennetischen Rosse Gespanne, am See der Rennbahnen Kreis, mit dem hurtigen Pferde behauptend, auch bei der Zither die schlaflose Muse wird nun verstummen im Vaterhaus. Kranzlos stehen die Altäre der Jungfrau Latos im tiefen Waldgebüsch, und hin schwinden die Hoffnungen nun der Mädchen, so stritten um den Jüngling. Schlussgesang. Wir aber, dein trauriges Los, werden wir hinfort mit Tränen bejammern. Du gebarst ihn, arme Mutter, vergebens. Ha, mit den Göttern zorn ich, ihr auch, Huldinnen glücklicher Lieb. O, warum hinweg vom Vaterreich ihn, den keine Schuld befleckt, treiben vom Vaterhause? Der Halbchor. Dort seh ich einen Diener des Hippolytus, mit finstern Blicken eilet er zu uns daher. Der Sklave tritt auf, der Chor, bald nachher Theseus. Der Sklave, wo treff ich dieses Königreichs Gebieter an, Theseus, ihr Frauen, Wisset ihr's, dann tut es kund. Der Chor. Er selber kommt entgegen aus dem Hause dir. Der Sklave. Theseus, ich bringe traurige Botschaft so dir wie deinen Bürgern, welche die Athenerstadt bewohnen und die Fluren von Trözenia. Theseus, was ist es? Traf ein ungeahntes Missgeschick die beiden nachbarlichen Städte an diesem Tag? Der Sklave, Hippolytus ist nicht mehr, dies Wort sagt alles aus, noch schwankt des Lebens Waage zwar, doch er erliegt. Theseus, durch wen hat ihn ein Widersacher umgebracht, dem er das Weib wie seinem Vater schändete? Der Sklave, o Herr, sein eigen Rossgespann hat ihn verderbt und jenes Fluchwort, das du auf den Sohn herab zu deinem Vater flehetest, dem Gott des Meers. Theseus, o Götter und Poseidon, wahrhaft werd ich nun dich Vater heißen, da du mein Gebet erhört. Doch wie verdarb er, sage, wie hat Nemesis die Schuld gerächt, wie fesselt ihn das Todesnetz? Der Sklave, wir saßen an dem meerumfluteten Gestad, wo wir gebadet und geschmückt sein Rossgespann, laut weinend, denn ein Bote kam, es kund zu tun, daß förderhin nicht dieses Land Hippolytus betreten durfte, jammervoll von dir verjagt. Drauf naht er selbst und wiederholt es klagend uns, und hinter ihm zum Meeresstrand folgt eine Schar von 1000 Jugendfreunden, die er nun verließ. Nach einer Zeit die Klagen hemmend hub er an, was jammre ich förder, werde Theseus Wort vollbracht, schirrt Diener an den Wagen das Joch tragende Gespann, denn dies ist förder nicht mein Vaterland. Auf sein Gebot schritt jeglicher nun an das Werk, und schneller denn ich sage, standen angeschirrt die Rosse vor dem harrenden Gebieter da. Er aber, da an seinen Platz er sich gestellt, griff zu den Zügeln an dem Wagenknopf und sprach, die Hände zu den himmlischen emporgestreckt: Zeus, treffe tot mich, wenn ich je ein Frevler war, und fühl es, Theseus, ob er mir Unrecht getan, sei's, daß ich sterb itzt oder deine Hand mich schirmt. Und also trieb er mit dem Stachel in der Hand die Renner an, wir aber, nah dem eilenden Gespann und Wagen, folgten dem Gebieter nach, den Weg gen Argos und den Epidaurischen. Da wir zu einem öden Ort also gelangt, an ein Gestade jenseits des Trözenerlands, wo zum Saroner Busen sich die Küste krümmt, da traf ein Ton, Zeus Erdendonnern gleich, das Ohr, dumpf brausend um die Wandernden und fürchterlich, das Himmel an, die Rosse Haupt und Ohr gereckt, stillstanden und uns jugendliche Furcht ergriff, woher der Unlaut schalle. Doch zum wogenden Seeufer blickend sahen wir einen grässlichen Meerberg zum Himmel sich erheben, der alsbald Skyrons Gestade meinem Aug entzog und dann verbarg die Landeng und den Fels Asklepios. Nun schrecklicher aufschwellend und ringsum mit Schaum den hohen Meerschwall weißend der empörten Flut, trieb's an das Land zum vierbespannten Wagen an und mit des Meers zehnfach geschwollenem Wogensturz warf's einen Stier ans Ufer, ein wild Ungeheuer, von des Gebrüll erfüllet alles Land umher furchtbarlich widerhallte. Doch den Staunenden erschien ein Schauspiel grauser als ein Aug erträgt, sinnloser Schrecken faßte deines Sohns Gespann, und ihr Gebieter, welcher wohl des Pferdes Art verstehet, riß die Zügel an sich mit Gewalt und zog, so wie der Schiffende sein Ruder zeucht, sie an den Riemen, rücklings angehängt, den Leib. Sie aber reißen das feuergehärtete Gebiss gewaltsam fort und seiner Hand nicht eingedenk, noch auch der Zügel, noch des Wagens hinter sich, raffen sie sich fort, und wann ins Blachfeld wiederum sie abzulenken Hippolyt bemühet war, stand Jach vor seinen Augen, rückwärts scheuchend, da der Stier in Wut aufschreckend ihm das Viergespann. Entrast es aber wieder zu dem Fels gestarrt, naht er sich schweigend, und am Wagen folgt er stets, bis er ihn jetzt umstürzt und niederschmetterte, die schöne Ründung an dem Felsgestein zerschellt. Verwirrung war nun alles, denn es sprangen hoch die Achsennägel und des Rades Speich empor. Er aber selbst, der Arme in die Zügel sich verwickelnd, schleift an schwer gelöster Fessel fort, das Haupt zerschellend an dem Meergeklipp, den Leib anschmetternd und ausrufend mit furchtbarem Ton. Steht ihr, die ich an meinen Krippen aufgenährt, nicht mein Verderben seid, o grauser Vaterfluch, wer eilt, den unschuldvollsten Mann zu retten her? Viel waren willig, aber ihr geschwinder Fuß ereilt ihn nicht, und schön geschnittner Rieme Band entlöset, stürzt er endlich hin, ich weiß nicht wie, doch kurze Frist, das weiß ich, atmet noch dein Sohn, die Ross entschwanden, und das unglückselige Stierbild, ich sah nicht wo, am klippenvollen Strand. O Fürst, ich bin ein Sklave deines Hauses zwar, doch nimmermehr vermagst du das auch über mich, dass ich dir glaub, ein Frevler sei Hippolytus nicht, wenn auch aller Frauen Geschlecht in Stricken hing und einer mit Anklagen Idas Fichten all anfüllte. Nein, mir bleibt er ein gerechter Mann. Der Chor. Weh, weh, vollbracht ist neues Unglück, nicht vermag der Mensch zu hemmen des Geschicks Notwendigkeit. Theseus. Im Abscheu vor dem Manne, der dies Leid erfuhr und sein Gedenkend, welcher mir entsprossen ist, nicht freu ich mich des Jammers und betraur ihn nicht. Der Sklave. Wie nun, ihn bringen den Unseligen, oder was, Herr, sollen wir, was deinem Sinne wohl gefällt? Bedenk es, folgst du meinem Rat, dann wirst du nicht grausam verstoßen deinen unglückseligen Sohn. Theseus, bringt ihn hieher, das Aug in Auge blickend, ich der frechen Schuld ihn, welche jüngst er leugnete, durch Worte sei und durch der Götter Strafgericht. Der Chor. Du lenkst der Götter unbeugsam Herz und der Menschen, Paphia, und der schlauer ist, denn du, schwebend auf rasch eilenden Fittigen, fleugt er über die strahlende Erd und über laut auftosende Meersflut. Es sänftigt Eros, wessen entflammeten Sinn fliegend er naht in goldschimmernder Flügelglanz, die bergbewohnende Brut des Meeres Schöpfungen und, was glühend von Helios Blicken die Erd hegt und die Menschensöhne. Ob den allen, Aphrodite, führest du allein die glänzende Herrschaft. Artemis erscheint, Theseus, der Chor. Artemis, dir, Aigeus Sohn, des Berühmten, gebiet ich, vernimm mein Wort, die von Leto stammt, ruft, Artemis dir, Theseus, verlockest du, o Unglücklicher, der den eigenen Sohn unheilig erwirkt, unerforschlichen Trug glaubend der Gattin, erntest du unverfehlbare Schmach ein. Was birgst du vor Scham dich am Acheron nicht in die Tiefen der Erd oder enteilest auf Fittigen in die Lüft, auf daß du den Fuß dem Verderben entzeugst? Denn nicht wohl steht es hinfort dir an, mit Gerechten die Sonne zu schauen. Theseus, vernimm nun deiner Trübsal Anbeginn, ob nichts die Kunde frommet, quäl ich doch dein Herz. Ich kam dir zu verkündigen, daß edel stets dein Sohn gesinnt war und sein Tod ihm Ruhm verleiht. Dann wiss auch deines Weibes Wut, Großherzigkeit, magst du sie nennen, von der Göttin aufgereizt, die ich verabscheu, und welch Weib Jungfräulichkeit zu seiner Lust macht, liebte Phädra deinen Sohn, doch durch Vernunft zu bändigen den Trieb bemüht, verdarb sie durch der Amme Arglist ahnungslos, die sie, da er geschworen, deinem Sohn verriet. Er nun, wie's seiner würdig war, gab nicht Gehör den Worten, und auch wiederum von dir gekränkt, brach er, der Fromme, seines Eidschwurs Treue nicht. Doch Phädra, fürchtend solcher Tat Beschuldigung, schrieb trügerische Briefe dir, die deinen Sohn hinwirkten, denn du trautest der Verräterin. Theseus, weh mir! Artemis, dich quält, o Theseus, die Entdeckung, doch sei still und höre, was du schmerzlicher beseufzen mußt. Der Wünsche drei gewährte dir dein Vater einst, und zum Verderben deines Sohns mißbrauchtest du unhold den einen, welcher besser Feinde traf, der mehr Beherrscher seines Wortes eingedenk, verlieh dir, was er mußte, da er's angelobt. Du aber fehltest wieder Hippolyt und mich, da du der Seher heiliges Orakelwort nicht hörtest, nicht der Forschung eine lange Zeit vergönntest, sondern schleuniger, denn du gesalt den Todesfluch aussprachest über deinen Sohn. Theseus, o weh mir, Göttin! Artemis, Grausamkeit war's, aber doch darfst du Verzeihung hoffen, auch für solche Tat, denn Aphrodite selber ließ es so geschehen, um sich zu rächen und der himmlischen Gesetz gebeut, nicht widerstehen soll dem Gott ein Gott jemals. Nein, ihm verstatten, was sein Sinn begehrt, sonst wisse, Wenn ich Kronos Sohn nicht scheuete, nie hätt ich diese Schande selbst auf mich gebracht, den, der von allen Menschen mir der Liebste war, dir aufzuopfern. Also nimmt Unwissenheit, Theseus, zuerst nun aller Bosheit Schuld von dir, und sterbend schweigt auch deine Gattin jeglichen Vorwurf, dass sie des Gatten Herz also berückt. Traf aber solches Leiden dich am schmerzlichsten, doch härmt es mich auch, denn der guten Untergang erfreuet nicht die Götter, nur den Bösewicht verdirbt mit Haus und Kindern ihr gerechter Zorn. Hippolytus, auf Sklaven gestützt, die vorigen, der Chor. Der Chor, hier nahet er schon dir, der Unglückliche, bluttriefend den Leib und das blond lockende Haupt, grässlich entstellt. O welches Geschick, welch doppeltes Weh bringt Theseus Stamm unentfliehbares Götterverhängnis. Hippolytus, weh, wehe mir, weh, mich Unseligen wirkt unverschuldeter Fluch, unverschuldet zerfleischt hast du, Vater, den Sohn, ich verlorener Weh, durch den Leib schießen die Qualen, es durchzuckt das Gehirn mir der Schmerz, ach, ruhen will ich das kraftlose Gebein, weh, weh, abscheulich Gespann, das mit eigener Hand ich vor dem aufzog, du verdarbest mich, tot hast du mir gebracht, bei den Göttern, sanft, fass eure Hand, o ihr Sklaven, den Leib, den Verwundeten an, der zur Rechten mir steht, wer ist es, gelind, hebet empor und zugleich, o ihr Knechte, mich Unglückseligen, mich, den Verfluchten, durch des Vaters Fehl. Zeus, siehest du das, Gottes Verehrer ich und reinen Gemüts, des Sinn Weisheit, wie nicht einer geliebt, stürzt in den Hades unrettbar hinab, und der Tod lohnt mir fruchtloses Bemühen, da ich Frömmigkeit stets unter den Sterblichen übte. Ach, ach, wiederum, wiederum hat der Schmerz mich gefasst. Lasst mich Unseligen, und der Tod nahe mir, der Verzweiflung Arzt. Ihr erwürget, erwürgt mich, den Unglückseligen. Hätt ich ein scharf Jagdspieß in der Hand, zu durchbohren den Leib und den Schlaf zu versenken das Leben. Trauriger Rachfluch, den der Vater geflucht, der uralten Ahnherrn vergehen und blutbefleckter Verwandten Schuld, durch die Schranken bricht sie, die lang gezögert, was aber traf die Rache mich, den keines Frevels Schuldigen, ach, was sag ich, wie mag ich schnell mein Leben befreien aus der unheilbaren Qual dieses Wehs, möchte versenken in Ruh mein Missgeschick, die schwarze, nächtliche Gewalt des Hades. Artemis, Unglücklicher, welch Leiden kam auf dich herab, dein Edelmut war dein Verderben. Hippolytus, ha, ein Götterduft umatmet ich, o schwer gequält, dich kenn ich dennoch und erheb anbetend mich, an diesem Ort ist Artemis die Himmlische. Artemis, sie ist es, Armer, deine liebste Göttin stets. Hippolytus, siehst du, wie unglückselig Herrscherin ich ward? Artemis, ich sehe es, doch zu weinen ziemt den Göttern nicht. Hippolytus, Er ist dahin, dein Diener und dein Jagdgefährt. Artemis, dahin, der einst im Leben mir so teuer war. Hippolytus, dein Rosselenker, deiner Götterbilder Schutz. Artemis, die schlaue Aphrodite hat den Trug erdacht. Hippolytus, ach, wohl erkenn ich, welche Gottheit mich verdarb. Artemis, die Ehre mir beneidend hasst sie, weiser dich. Hippolytus, uns drei verdarb, ich ahn es, diese einzige. Artemis, dich und den Vater und das Weib, das er erkor. Hippolytus, so muß ich klagen meines Vaters Missgeschick. Artemis, es ward getäuscht durch einer himmlischen Beschluss. Hippolytus, ach, armer Vater, welches mag dein Leiden sein? Theseus, ich bin verloren, aller Reiz des Lebens schwand. Hippolytus, um deinen Irrtum seufz ich itzo schmerzlicher. Theseus, o dass ich für dich sterben möcht, Hippolytus. Hippolytus, Unglück verlieh dein Vater Poseidon dir. Theseus, nie über meine Lippen mußt es kommen, Sohn. Hippolytus, gemordet hättest du mich doch, so zürntest du. Theseus, wohl hatten also himmlische mein Herz betört. Hippolytus, so hassen Götter das Geschlecht der Sterblichen. Artemis, sei ruhig, selbst im dunkeln Schoß der Erde soll nicht ungerecht mir bleiben, was die zürnende Kypris getan, die also dich hinschmetterte, weil du ein frommer, reines Herzens wandeltest. Mit eignen Händen will ich einen andern Mann, der ihr von allen Sterblichen der Liebste ist, hinstrecken durch dies unvermeidliche Geschoss, dir aber, Unglückselger, für dein traurig Los verleih ich große Ehren in Tryzenias Umkreis, denn alle Bräut in langer Folgezeit wein, also will ich's, das geschorne Lockenhaar und kummervolle Tränen dir, Hippolytus, stets auch von dir erschallet musenliebender Jungfrauen Gesang, und nimmer in Vergessenheit wird fallen Phädras Liebe, welche dich verdarb. Du, Sprössling des bejahrten Ägeus, nimm den Sohn in deine Arm auf und umfang ihn väterlich, den unbewusst du tötetest. Wohl fehlen muß, wenn so die Gottheit es verhängt, der Sterbliche. Dich auch ermahn ich, hasse den Erzeuger nicht, nun du des Unheils Quelle weißt, Hippolytus, und lebe wohl, denn Tote schauen darf ich nicht, den Blick entweihend durch des Sterbens letzten Hauch, und dieses Schicksal nahen seh ich itzo dir. Hippolytus, heil dir auch, selge Jungfrau, wandle Himmel an und ende leicht langdauernde Vereinigung. Dem Vater zornig förder nicht, wie du gebeutst, denn immer da gehorcht ich, Göttin, deinem Wort. Ach, meine Blick umhüllet schon die Dunkelheit. Fasse mich, o Theseus, und erheb des Sohnes Leib. Theseus, o weh, mein Sohn, was drohet mir Unglücklichem? Hippolytus, ich end und schau, o Vater, schon das Todestor. Theseus, und lässest du des Vaters Seel also befleckt? Hippolytus, mitnichten, du hast keinen Teil an diesem Mord. Theseus, was sagst du? Von der Blutschuld willst du mich befreien? Hippolytus, die feilgewaltige Artemis bezeug es mir. Theseus, o teuerster, wie großmutsvoll erzeigst du dich. Hippolytus, heil dir auch, o mein Vater, heil dir tausendmal. Theseus, weh, weh mir, wie ist deine Seele fromm und gut. Hippolytus, mir gleiche Kinder gebe dir ein Eheweib. Theseus, nein, Kind, verlass mich nimmer, mutig widersteh. Hippolytus, gebrochen ist mein Mut, ich sterbe, Vater, verhülle schnell mein Angesicht in das Gewand. Er stirbt. Theseus, o Stadt der Pallas, weit berühmte, welch ein Mann wird dir entrissen, wehe mir Unseligem, stets bleib ich, Kypris, deiner Untat eingedenk. Der Chor, ein gemeinsames Leid, bracht allen solch ungeahntes Geschick, viel Tränen erpreßt es dem attischen Volk, denn erhabenen Manns Todesgerücht fleucht laut jammernd über die Länder.